Kreide bei sich und zeichnete hier und da im Gehen einen Kreidestrich an die felsigen Wände, damit sie leichter den Weg zurückfinden könnten. Plötzlich hörten sie Stimmen und sahen ein Licht. Psst! Sie sind in dem Gemach, in dem wir letztes Jahr den Schatz gefunden haben. Dort haben sie...